Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter sagt den Israeliten, kranke Menschen müssen das Lager verlassen. Auch wer eine Leiche berührt hat, muss gehen. Dritter Männer und Frauen müssen gehen. Sie sollen vor das Lager gehen. So bleibt das Lager rein. Gott wohnt im Lager. Vierter, die Israeliten taten, was Gott sagte. Sie schickten die Menschen aus dem Lager. Fünfter, Gott sprach wieder zu Mose. Sechster sagt den Israeliten, wenn jemand etwas Falsches tut und Gott damit betrügt, dann ist er schuldig. Siebter, sie müssen ihre Sünde zugeben. Sie müssen alles zurückgeben. Sie müssen noch mehr dazu geben. Sie geben es der Person, der sie Unrecht taten. Achter, wenn die Person keinen Verwandten hat, dem man das Geld geben kann, dann gehört das Geld Gott. Es ist für die Priester. Ein Opfertier muss auch gebracht werden. Neunter, alle heiligen Gaben der Israeliten, die sie dem Priester bringen, gehören dem Priester. Zehnter, was jemand Gott weiht und dem Priester gibt, gehört dem Priester. Elfter, Gott sprach wieder zu Mose. Zwölfter sagt den Israeliten, wenn eine Frau ihrem Mann untreu ist und etwas Falsches tut, dreizehnter und ein anderer Mann mit ihr schläft, aber ihr Mann weiß es nicht. Es gibt keine Zeugen. Sie wurde nicht dabei erwischt. Vierzehnter, wenn der Mann eifersüchtig wird, weil er denkt, sie war untreu. Vielleicht war sie untreu, vielleicht nicht. Fünfzehnter, der Mann bringt seine Frau zum Priester. Er bringt auch ein Opfer mit. Es ist Gerstenmehl ohne Öl und Weihrauch. Dieses Opfer zeigt, ob sie schuldig ist. Sechzehnter, der Priester führt die Frau zu Gott. Siebzehnter, der Priester nimmt heiliges Wasser. Er tut Erde vom Boden ins Wasser. Achtzehnter, der Priester stellt die Frau vor Gott. Er öffnet ihre Haare. Er gibt ihr das Opfer in die Hand. Der Priester hält das Wasser des Fluches. Neunzehnter, der Priester spricht zu der Frau, wenn du nicht untreu warst und keinen anderen Mann hattest, dann wird das Wasser dir nicht schaden. Zwanzigster, wenn du aber untreu warst und einen anderen Mann hattest, dann bist du schuldig. Einundzwanzigster, der Priester spricht einen Fluch über sie. Gott soll dich zu einem Beispiel machen. Dein Bauch soll dick werden. Deine Hüfte soll dünn werden. Zweiundzwanzigster, das Wasser soll in deinen Körper gehen. Dein Bauch soll dick werden. Deine Hüfte soll dünn werden. Die Frau sagt, Amen, Amen. 23. Der Priester schreibt den Fluch auf ein Blatt. Er wäscht die Schrift ins Wasser. 24. Er gibt der Frau das Wasser zu trinken. Das Wasser soll in ihren Körper gehen. 25. Der Priester nimmt das Opfer von der Frau. Er schwenkt es vor Gott. Er bringt es zum Altar. 26. Der Priester nimmt eine Handvoll vom Opfer. Er verbrennt es auf dem Altar. Danach gibt er der Frau das Wasser. 27. Wenn sie untreu war und das Wasser trinkt, dann wird ihr Bauch dick. Ihre Hüfte wird dünn. Sie wird ein schlechtes Beispiel für alle. 28. Wenn die Frau aber rein ist und nicht untreu war, dann wird ihr nichts passieren. Sie kann Kinder bekommen. 29. Das sind die Regeln für Eifersucht. Wenn eine Frau ihrem Mann untreu ist und etwas Falsches tut. 30. Oder wenn ein Mann eifersüchtig ist. Er soll seine Frau zu Gott bringen. Der Priester macht alles nach diesen Regeln. 31. Der Mann ist nicht schuldig. Aber die Frau ist schuldig.